Die Nahrung. 2. Der Hamburger. Die Hamburger. Das Brötchen. Die Brötchen. Die Pommes frites. Die Cola. Das Erfrischungsgetränk. Die Erfrischungsgetränke. Das Sandwich. Das belegte Brot. Die Sandwiches. Die belegten Brote. Der Kartoffelchip. Die Kartoffelchips. Die Pizza. Die Pizzas. Die Pizzen. Die Soße. Die Soßen. Das Ketchup. Der Senf. Die Mayonnaise. Die Essiggurke. Die Essiggurken. Der Honig. Der Zucker. Der Zuckerwürfel. Die Zuckerwürfel. Das Popcorn. Die Süßigkeit. Die Süßigkeiten. Der Lutscher. Der Lolli. Die Lutscher. Die Lollis. Die Schokolade. Der Schokoladenriegel. Die Schokoladenriegel. Das Schokoladenpapier. Die Schokoladenpapiere. Der Kuchen. Die Kuchen. Das Plätzchen. Die Plätzchen. Der Keks. Die Kekse. Der Kaugummi. Die Kaugummis. Das Eis. Die Eistüte. Die Eistüten. Der Eisbecher. Die Eisbecher. Das Eis am Stiel. Der Eislutscher. Die Eislutscher. Der Krapfen. Der Donut. Die Krapfen. Die Donuts. Der, das Muffin. Die Muffins.